weiß es noch ganz genau. Hatte ich mal einen Job beim Bau, ich hielt es eine gute Weile aus, da rutschte mir plötzlich ein Fremdwort heraus. Und ehe ich ein Wort der Entschuldigung fand, war ich von allen Kollegen längst als Intellektueller erkannt. Beim Richtfest nahmen mir die strengen Gesellen mein Bier weg und ich musste mich in eine Ecke stellen. Danach geriet ich weiß es noch wie heute, unter lauter kluge Leute. Ich hielt es eine gute Weile aus, da rutschte mir das Wörtchen Scheiße heraus. Und ehe ich ein Wort der Entschuldigung fand, war ich von allen Denkern längst als Gefühlsmensch und Prolet erkannt. Da entzogen mir die strengen Gesellen gleich das Wort und ich musste mich in eine Ecke stellen. Dann beschloss ich, es fällt mir grad ein, endlich mal freischaffend tätig zu sein. Ich hielt es eine gute Weile aus, da rutschte mir mein gestärktes Hemd wo heraus. Und ehe ich ein Wort der Entschuldigung fand, war ich von allen Künstlern längst als korrumpierter Bürger erkannt. Gleich kleckerten mir die strengen Gesellen Farbe aufs Hemd und ich musste mich in eine Ecke stellen. Ich ging und ließ mich, ich erinnere mich wieder, ne Zeit lang in einer Kleinstadt nieder. Ich hielt es eine gute Weile aus, da wuchs mir ein Schnauzbart, sah gar nicht schlecht aus. Und ehe ich ein Wort der Entschuldigung fand, war ich von allen Nachbarn längst als Anarchist erkannt. Und gleich schlossen die strengen Gesellen ihre Töchter weg und ich musste mich in eine Ecke stellen. Endlich fand ich Geschmack an allerlei Späßen, an seltenen Dingen und gutem Essen. Das hat sich eine ganze Weile bewährt. Dann hab ich wohl die Umwelt durch mein Schmatzen gestört. Und ehe ich ein Wort der Entschuldigung fand, war ich von allen Leuten längst als Epikuräer erkannt. Als sie begannen, jeden Bissen zu zählen, forderte ich die Gesellschaft auf, sich in die Ecke zu stellen. Und ich erlaube ihr, mir beim Kauen aus der Entfernung zuzuschauen.